sind Jahre epischer Stolz, germanische Ehre. Jetzt fegt dieses Volk die Schande hinfort. Ein gemeinsames Wollen nach endlosen Jahren verstummt nun sein Groll. Germanien kämpft, Germanien lenkt das Schicksal Europas, das jämmerlich brennt. Wir werden kämpfen, wie Befreiser. Die Schlacht wird uns zusammenschweißen. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Ein Volk lässt sich nicht unterkriegen. Volk hilft sich selber, Bewegung tut Not. Wegsehen ist feige und Stillstand ist tot. Niemand darf sagen, es geht mich nichts an. Steh für dein Volk ein und stehe deinen Mann. Germanien kämpft, Germanien lenkt das Schicksal Europas, das jämmerlich brennt. Wir werden kämpfen, wie Befreiser. Die Schlacht wird uns zusammenschweißen. Wir werden kämpfen, wir werden siegen. Ein Volk lässt sich nicht unterkriegen. Siegen, ein Volk lässt sich nicht unterkriegen.